Einst lebte auf der Insel Hawaii ein Mann, den ich Keawe nennen will. Der Mann war arm, gut und fleißig. Er konnte lesen und schreiben wie ein Schulmeister. Er war außerdem ein tüchtiger Matrose, war einige Zeit auf den Dampfern gefahren, die zwischen den Inseln verkehren, und hatte später einen Walfischfänger an der Hamakua-Küste gesteuert. Eines Tages aber kam es Keawe in den Sinn, sich einmal die große Welt anzusehen und fremde Städte zu besuchen, und deshalb heuerte er auf einem Segelschiff an, das nach San Francisco fuhr. Das ist eine ganz herrliche Stadt, mit einem wunderbaren Hafen und unzählbaren reichen Menschen. Besonders ein Hügel ist ganz bedeckt mit Palästen. Auf diesem Hügel ging Keawe eines Tages spazieren, als er die Taschen voll Geld hatte, und sah sich mit vielem Vergnügen die großen Häuser auf beiden Seiten der Straßen an. »Was das für schöne Häuser sind«, dachte er. »Wie glücklich müssen die Leute sein, die darin wohnen und die sich keine Sorgen um den nächsten Tag zu machen brauchen.« Das fiel ihm gerade ein, als er sich vor einem Hause befand, das kleiner war als die anderen, aber tadellos gehalten und blitzblank wie ein neues Spielzeug. Die Stufen vor diesem Hause schimmerten wie Silber und die Ränder der Gartenbeete waren wie blühende Girlanden und die Fenster funkelten wie Diamanten. Da blieb Keawe stehen und staunte über all die Herrlichkeiten. Während er das alles bewunderte, bemerkte er einen Mann, der durch ein Fenster zu ihm herabblickte. »Ich habe ein schönes Haus«, sagte der Mann dann und seufzte dabei schwer. »Möchtet ihr es euch einmal ansehen?« Dann führte er Keawe überall herum, vom Keller bis unters Dach, und da gab es nichts, was nicht von höchster Vollkommenheit und Zweckmäßigkeit gewesen wäre, worüber Keawe natürlich mächtig staunte. »Wahrhaftig«, sagte er, »das ist ein herrliches Haus. Wenn ich in einem solchen Hause wohnen könnte, würde ich vom Morgen bis zum Abend fröhlich sein. Wie kommt es nur, dass ihr immerfort seufzt?« »Ich wüsste keinen Grund«, sagte der Mann, »warum ihr nicht auch ein Haus haben solltet, das diesem in jeder Hinsicht gleicht, ja, das noch schöner sein kann, wenn ihr das wollt. Ihr habt doch etwas Geld, nehme ich an.« »Ich besitze $50«, sagte Keawe, »aber ein solches Haus kostet sicher viel mehr als $50.« Der Mann nickte zustimmend. »Es tut mir leid, dass ihr nicht mehr habt«, sagte er, »denn das kann euch in der Zukunft Sorgen bereiten. Aber mit $50 wäre ich zufrieden.« »Für das Haus?«, fragte Keawe. »Nein, nicht für das Haus«, antwortete der Mann, »aber für die Flasche. Denn ich will euch gestehen, obwohl ich so reich und vom Schicksal begünstigt erscheine, so stammt doch all mein Vermögen, auch das Haus und der Garten, nur von einer Flasche her, die kaum größer ist als eine Weinflasche. Dies da, das ist sie.« Er öffnete einen verschlossenen Behälter und entnahm ihm eine rundbäuchige Flasche mit langem Halse. Sie war aus einer Art Milchglas, in dem es wie Regenbogenfarben schillerte. Im Innern regte es sich dunkel, wie Schatten und wie Feuer zugleich. »Das ist die Flasche«, sagte der Mann. Und als Keawe lachte, fuhr er fort: »Ihr glaubt mir nicht. Macht selbst eine Probe damit, ob ihr sie zerbrechen könnt.« Keawe nahm die Flasche und warf sie mit aller Kraft auf den Fußboden, bis ihm die Lust dazu verging. Aber sie sprang auf dem Boden herum wie ein Kinderball und wies keinerlei Beschädigung auf. »Das ist sonderbar«, sagte Keawe, »denn die Flasche fühlt sich doch an und sieht doch aus, wie wenn sie von Glas wäre.« »Aus Glas ist sie«, antwortete der Mann und seufzte noch schwerer als vorher, »aber ihr Glas ist in den Flammen der Hölle geglüht. Ein Kobold lebt darin, und das ist jener Schatten, den wir sich bewegen sehen, so glaube ich wenigstens. Jedem, der diese Flasche kauft, gehorcht der Kobold. Alles, was er sich wünscht, Liebe, Ruhm, Geld, Häuser wie dieses Haus, ja sogar eine Stadt wie unsere Stadt, gehört ihm, sobald er den Wunsch ausspricht. Kapitän Cook hatte diese Flasche, und durch sie fand er den Weg zu so vielen Inseln. Doch auch er verkaufte sie, und er wurde auf Hawaii erschlagen. Denn wenn sie erst einmal verkauft ist, sind Macht und Schutz vorüber. Und wenn dann ein Mensch nicht zufrieden ist mit dem, was er hat, kommt Unheil über ihn.« »Und dennoch möchtet ihr die Flasche verkaufen?«, fragte Keawe. Ich habe alles, was ich mir wünsche, und werde schon alt, antwortete der Mann. Eines kann der Kobold nämlich nicht. Er kann niemand das Leben verlängern. Es wäre auch unrecht von mir, wenn ich verschweigen würde, dass die Flasche ihren Nachteil hat. Denn stirbt einer, bevor er sie verkauft hat, dann fährt er zur Hölle. »Das ist sicherlich ein Nachteil, der sehr schwer wiegt«, rief Keawe aus. »Da will ich doch lieber mit dem Ding nichts zu tun haben. Ich kann mich ohne Haus abfinden, Gott sei Dank, aber mit einer Sache kann ich mich bestimmt nicht abfinden, und das ist, verdammt zu sein.« »Lieber Freund, ihr müsst doch nicht gleich ans Ärgste denken«, entgegnete der Mann. »Ihr braucht ja die Macht der Flasche nur bis zu gewissen Grenzen auszunützen, und dann verkauft ihr sie einem anderen, so wie ich sie an euch verkaufe.« Und dann genießt ihr den Rest eures Lebens mit aller Behaglichkeit. »Mir fällt zweierlei auf«, sagte Keawe. »Ihr seufzt hier die ganze Zeit wie eine verliebte Jungfer. Das ist das eine. Und das andere, ihr verkauft diese Flasche sehr billig.« »Nun, warum ich seufze, das sagte ich euch schon. Ich fürchte, meine Gesundheit ist nicht mehr die beste, und ihr sagt ja selbst, sterben und dann zum Teufel gehen? Das will keiner gern. Was den billigen Preis anbetrifft, da muss ich euch noch eine Eigenheit der Flasche mitteilen. Vor langer, langer Zeit, als der Teufel die Flasche auf die Erde mitbrachte, war sie unermesslich teuer. Sie wurde vom ersten Besitzer für viele Millionen Dollar erstanden. Der Verkauf ist aber nur dann wirksam, wenn man sie für einen billigeren Preis weggibt, als man selbst dafür bezahlt hat. Wenn ihr sie für ebenso viel verkauft, als ihr dafür gegeben habt, kommt sie zu euch zurück wie eine abgerichtete Taube. Daraus ergibt sich natürlich, dass der Preis all die Jahre hindurch immer niedriger geworden ist. Daher ist die Flasche nun so auffallend billig. »Was beweist mir, dass ihr die Wahrheit sagt?«, fragte Keawe. »Macht gleich hier auf der Stelle einen Versuch«, antwortete der Mann. »Gebt mir eure 50 Dollar, nehmt die Flasche und wünscht euch die 50 Dollar wieder in eure Tasche zurück. Wenn sie nicht wiederkommen, hebe ich bei meiner Ehre den Kauf auf und gebe euch den Betrag wieder heraus.« »Betrügt ihr mich auch nicht?«, fragte Keawe. Da beschwor der Mann seine Ehrlichkeit mit einem Eide. »Gut denn, ich will es wagen«, sagte Keawe, »denn dabei kann für mich nichts Schlimmes herauskommen.« Und dann händigte er dem Mann sein Geld aus, und der Mann übergab ihm die Flasche. »Kobold in der Flasche«, rief Keawe. »Ich will meine 50 Dollar zurückhaben.« Kaum, dass er diese Worte gesprochen hatte, fühlte sich seine Tasche so schwer an wie vorher. »Das ist zweifellos eine wundervolle Flasche«, sagte Keawe. »Und nun wünsche ich euch einen guten Morgen, Verehrtester. Von mir aus hole euch der Teufel«, sagte der Mann plötzlich. »Genug von diesem Spaß«, entgegnete Keawe. »Hier, nehmt eure Flasche wieder hin.« »Ihr habt sie für weniger gekauft, als ich dafür bezahlt habe«, antwortete der Mann und rieb sich die Hände. »Nun gehört sie euch. Und was mich betrifft, so liegt mir nur noch daran, euch loszuwerden.« Damit klingelte er seinen chinesischen Diener herbei und ließ Keawe vor die Tür setzen. Als der nun mit seiner Flasche unterm Arm auf der Straße stand, begann er nachzudenken. »Wenn alles, was mir über die Flasche gesagt wurde, wahr ist, bin ich doch vielleicht der Verlierer bei dem Kaufe«, dachte er. »Aber der Alte wird mich wohl doch nur zum Narren gehalten haben.« Darauf zählte er sofort sein Geld. Die Summe betrug genau 49 Dollar in amerikanischer Münze und ein chilenisches Dollarstück. »Das hätte allerdings seine Richtigkeit«, sagte Keawe für sich. »Nun will ich etwas anderes versuchen.« Die Straßen in jenem Stadtteil von San Francisco sind so sauber wie ein Schiffsdeck, und obwohl es Mittag war, sah man weit und breit keinen Menschen. Keawe stellte die Flasche in den Rinnstein und ging weiter. Zweimal sah er zurück. Da stand die milchglasige, rundbäuchige Flasche, wo er sie gelassen hatte. Und noch ein drittes Mal sah er sich nachher um. Dann bog er um eine Straßenecke. Und kaum war er herum, als etwas gegen seinen Ellbogen stieß. Und siehe da, es war der lange Hals, der emporstand, und der runde Bauch der Flasche war in die Tasche seines Steuermannsrocks hineingezwängt. Er bekam nun wirklich etwas Furcht vor der Flasche. Auf dem Rückwege zum Hafen sah er einen Laden, in dem ein Mann Muscheln und Keulen von den Inseln alte heidnische Götzenfiguren, altes Münzengeld, Bilder aus China und Japan und allerlei Sachen verkaufte, wie sie die Matrosen in ihren Seekisten mitbringen. Und da hatte er einen Einfall. Er trat ein und bot die Flasche für $100 an. Der Mann, der im Laden war, lachte ihn aus und bot $5. Doch es war eine kuriose Flasche. Solches Glas konnte in keinem von Menschenhand bedienten Glaswerk geblasen worden sein. Gar hübsche Farben schillerten in der Milchglase, und gar seltsam wankte der Schatten im Innern auf und ab. Als der Händler nach der Art seines Standes eine Weile gefeilscht hatte, gab er Keawe 60 Silberdollar für das Ding und stellte es auf ein Brett in der Mitte seines Schaufensters. Nun, dachte sich Keawe, habe ich für 60 verkauft, was ich für 50 erstanden habe, oder um genau zu sein, für etwas weniger, denn einer meiner Dollar war aus Chile. Nun werde ich gleich sehen, ob auch alles in dieser Hinsicht mit der Flasche so stimmt, wie der Alte gesagt hat. Darauf ging er an Bord seines Schiffes, und wie er seine Kiste öffnete, schau einer an. Da war die Flasche. Sie war schneller gekommen als er selbst. Nun hatte Keawe einen Freund auf dem Schiffe, der hieß Lopaka. »Was ist dir, dass du so in deine Kiste stierst?« fragte Lopaka. Sie waren allein im Mannschaftslogis. Keawe verpflichtete ihn zum Stillschweigen, und dann erzählte er ihm alles. »Das ist eine recht merkwürdige Geschichte«, sagte Lopaka. »Ich fürchte, du wirst noch Unglück durch diese Flasche haben. Und wenn du schon, was mir ganz sicher erscheint, durch das Ding Unglück haben sollst, dann stecke wenigstens auch den Gewinn dieses Handels ein. Überlege dir, was du von der Flasche haben willst. Gib den Befehl, und so wie du hast, was du dir wünschest, werde ich dir die Flasche abkaufen. Es ist schon lange mein Wunsch gewesen, einen Schoner zu besitzen und im Inselarchipel auf Handelsfahrt zu gehen.« »Ich habe andere Wünsche«, sagte Keawe. »Ich will einen schönen Garten und ein prächtiges Haus haben, an der Kona-Küste, wo ich geboren bin, wo mir die Sonne zur Haustür hereinscheint, wo Blumen den ganzen Garten füllen. Glasscheiben will ich in den Fenstern haben, Bilder an den Wänden, Nippsachen und kostbare Decken auf den Tischen. Ganz wie in dem Hause, das ich gesehen habe. Nur soll meines noch ein Stockwerk höher sein. Und Balkone muss es haben, die um das ganze Haus herumgehen, wie am Palast des Königs in Honolulu. Und dort will ich dann sorgenlos leben und mit meinen Freunden und Verwandten vergnügt sein.« »Gut«, sagte Lopaka, »lass uns die Flasche mitnehmen nach Hawaii, und wenn alles so wird, wie du glaubst, will ich sie dir, wie ich schon gesagt habe, abkaufen und mir dann den Schoner wünschen.« Sie wurden darüber einig. Bald darauf kehrte das Schiff mit Keawe, Lopaka und der Flasche an Bord nach Honolulu zurück. Kaum waren sie an Land gekommen, als sie auch schon am Strande einen Freund trafen, der ganz unvermittelt Keawe sein Beileid aussprach. »Ich habe keine Ahnung, warum ihr mir euer Beileid ausdrückt«, sagte Keawe. »Ist es denn möglich?« entgegnete der Freund. »Ihr habt noch nicht gehört, dass euer Onkel, der gute alte Mann, gestorben und euer Vetter, der brave Junge, in der See ertrunken ist?« Da wurde Keawe sehr traurig, begann zu weinen und zu klagen und vergaß ganz seine Flasche. Lopaka aber überlegte, und als Keawes erster Schmerz etwas nachgelassen hatte, sagte er, »Mir ist etwas eingefallen. Besaß dein Onkel nicht in Kai auf Hawaii Grund und Boden?« »Nein«, antwortete Keawe, »nicht in Kai, sondern auf der Bergseite der Insel, etwas südlich von Hookeena.« »Gehört dieser Besitz nun nicht dir?« fragte Lopaka weiter. »Ja, ja, das wird er wohl«, sagte Keawe und fing wieder an, um seine Verwandten zu wehklagen. »Nicht doch«, fuhr Lopaka fort, »hör doch mal auf zu jammern, ich habe einen Gedanken. Wie nun, wenn das auf die Flasche zurückzuführen wäre? Denn dadurch hättest du ja den Platz für das Haus.« »Wenn das so ist«, schluchzte Keawe, »wäre es ein schlechter Dienst, meine Angehörigen darum zu töten. Aber es kann tatsächlich so sein. Denn gerade in einer solchen Gegend habe ich mir das Haus vorgestellt.« »Das Haus ist ja aber noch gar nicht gebaut«, sagte Lopaka. »Nein, und das wird es wohl auch nie werden«, rief Keawe aus. »Mein Onkel hatte zwar etwas Kaffee, Ava und Bananen, aber wenn ich viel erbe, so dürfte es wohl gerade genügen, davon bescheiden leben zu können. Der größte Teil des Grundstücks ist nichts weiter als Lava.« »Lass uns zum Notar gehen«, drängte Lopaka. »Ich kann meine Gedanken nicht loswerden.« Als sie nun beim Notar waren, zeigte es sich, dass Keawes Onkel in seinen letzten Tagen ungeheuer reich geworden war und ein beträchtliches Vermögen hinterlassen hatte. »Da hast du das Geld zu dem Hause«, rief Lopaka aus. »Wenn Sie daran denken sollten, sich ein neues Haus zu bauen«, sagte der Notar, »so empfehle ich Ihnen einen neuen Baumeister, von dem man ausgezeichnet spricht.« »Immer besser«, bemerkte Lopaka, »es ist alles für uns vorbereitet. Komm, lass uns den Winken gehorchen.« Und so kamen sie zum Baumeister, der gerade einige Entwürfe von neuen Häusern auf dem Tisch liegen hatte. »Sie wollen etwas Eigenartiges«, sagte der Baumeister. »Wie gefällt Ihnen das?« Und damit rollte er vor Keawe eine Zeichnung auf. Als aber Keawe kaum einen ersten Blick auf das Papier geworfen hatte, tat er fast einen Schrei, denn er erkannte die genaue Abbildung seiner Vorstellungen. »Ich komme um das Haus nicht herum«, dachte er. »So wenig mir die Umstände gefallen, ich komme nicht drum herum. Und so mag ich denn mit dem Bösen auch zugleich das Gute hinnehmen.« Darauf teilte er dem Baumeister alle seine besonderen Wünsche mit, wie er die Möbel haben wollte, was für Bilder an den Wänden hängen sollten und alle seine Anliegen wegen der Nippsachen auf den Tischen. Dann fragte er den Baumeister, wie viel er für den ganzen Auftrag verlange. Der Baumeister stellte noch allerlei Fragen, nahm seine Feder und machte einen Überschlag. Und als er damit fertig war, nannte er genau die Summe, die Keawe geerbt hatte. Keawe und Lopaka sahen einander an und nickten mit dem Kopfe. »Es ist gar kein Zweifel mehr darüber möglich, dass ich dieses Haus haben soll. Ich kann nichts dagegen tun«, dachte Keawe. »Es kommt vom Teufel, und ich fürchte, ich werde wenig Gutes davon haben. Das aber gelobe ich mir. Ich will keinen Wunsch mehr aussprechen, solange diese Flasche noch in meinem Besitz ist. Aber mit dem Hause bin ich geborgen, und nun will ich mit dem Guten das Böse hinnehmen.« Dann machte Keawe seinen Abschluss mit dem Baumeister und unterschrieb einen Vertrag. Hierauf heuerten Keawe und Lopaka wieder auf einem Schiff an und fuhren nach Australien. Es war nämlich vereinbart worden, dass Keawe sich um nichts mehr kümmern sollte. Und so blieb es dem Baumeister und dem Flaschenkobold überlassen, das Haus so auszuführen, wie sie es für richtig hielten. Die beiden Freunde hatten eine gute Überfahrt. Nur musste Keawe beständig an sich halten, um nicht irgendwelche Wünsche mehr auszusprechen und keine weiteren Vergünstigungen vom Teufel anzunehmen, wie er sich geschworen hatte. Sie kamen zurück, als die verabredete Zeit um war. Der Baumeister erklärte, dass das Haus fix und fertig wäre, und Keawe und Lopaka schifften sich auf der Halle nach Kona ein, um das Haus anzusehen und sich zu überzeugen, dass alles genauso geworden war, wie Keawe es haben wollte. Das Haus stand am Bergabhang derart, dass es von den Schiffen aus gesehen werden konnte. Ein Garten blühte um das Haus herum in allen Blumenfarben. Auf der einen Seite war ein Garten mit Papayas, auf der anderen einer mit Brotfruchtbäumen. Mitten vor dem Hause aber, seewärts, stand ein getakelter Schiffsmast, der eine Flagge trug. Das Haus war 3 Stockwerke hoch und hatte große Zimmer und breite Balkone. Als sie alles betrachtet hatten, setzten sich Keawe und Lopaka vor der Haustür nieder. »Nun«, fragte Lopaka, »ist alles, wie du es haben wolltest?« »Ich finde keine Worte dafür«, entgegnete Keawe. »Es ist alles viel schöner, als ich mir träumen ließ. Ich bin fast krank vor Befriedigung.« »Nur eines ist noch zu bedenken«, sagte Lopaka. »Das kann alles auf ganz natürlichem Wege so zustande gekommen sein, ohne dass der Flaschenkobold etwas damit zu tun gehabt hat. Wenn ich nun die Flasche kaufte und schließlich gar keinen Schoner bekäme, hätte ich mir die Hand umsonst verbrannt. Ich habe dir ja mein Wort verpfändet, ich weiß es wohl, aber ich glaube, du wirst mir trotzdem einen weiteren Beweis nicht abschlagen.« »Ich habe geschworen, dass ich mir nichts mehr wünschen will«, sagte Keawe. »Ich bin schon weit genug gegangen.« »Du sollst dir nicht eine Gabe wünschen«, erwiderte Lopaka. »Ich will nur den Kobold selbst einmal sehen. Dabei ist nichts zu gewinnen. Du brauchst dich also nicht zu schämen. Wenn ich ihn aber einmal gesehen habe, bin ich meiner Sache sicher. Sei so gut und lass mich den Kobold sehen. Und danach, hier, sieh das Geld in meiner Hand, will ich dir die Flasche bezahlen.« »Ich bin nur um eines bange«, sagte Keawe. »Wenn nämlich der Kobold sehr gruselig ist und du ihn gesehen hast, willst du vielleicht die Flasche gar nicht mehr haben.« »Ich habe noch immer mein Wort gehalten«, entgegnete Lopaka. »Und hier lege ich das Geld mitten zwischen uns hin.« Nun gut, ich bin selber neugierig. Kommt heraus, Herr Kobold, und lasst euch einmal sehen. Und kaum war das ausgesprochen, da fuhr der Kobold zur Flasche heraus und schnell wie eine Eidechse war er auch wieder drin. Keawe und Lopaka waren wie versteinert. Als sie die Sprache wiederfanden, war bereits völlige Nacht hereingebrochen. Dann schob Lopaka schweigend das Geld hin und nahm die Flasche. In der Nacht ging er den Berg hinunter, und Keawe stand auf dem vorderen Balkon seines Hauses und lauschte den Schritten und verfolgte den Laternenschein den Weg hinab und an den Höhlen der Toten vorbei. Und die ganze Zeit zitterte er und rang die Hände und betete für seinen Freund und dankte dem Allmächtigen, dass er aus aller Sorge heraus war. Der nächste Tag wurde herrlich. Das Beschauen des Hauses bereitete Keawe eine derartige Freude, dass er alles Schreckliche, das er noch gestern erlebt hatte, vergaß. Ein Tag folgte dem anderen, und Keawe lebte in beständigem Glück dahin. Sein Lieblingsplatz war auf der Rückseite des Hauses. Dort wohnte und aß er und las die Zeitungen aus Honolulu. Kam aber jemand vorbei, so bat er ihn in sein Haus und zeigte ihm die Zimmer und die Bilder. Und so wurde der Ruf seines Hauses weit und breit bekannt. In ganz Kona wurde es Kahale Nui, das heißt, das große Haus genannt, manchmal auch das Glitzerhaus. Eines Tages ritt Keawe zu einigen alten Freunden nach Kaula. Dort wurde er gut bewirtet. Dennoch verließ er sie am nächsten Morgen, sobald er konnte, und ritt scharf zu, weil er ungeduldig nach seinem schönen Hause verlangte. Außerdem war die nächste Nacht diejenige, in der die Toten aus alten Zeiten auf Kona umgehen. Und weil er sich nun schon einmal mit dem Teufel eingelassen hatte, trug er umso weniger Verlangen nach einer Begegnung mit den Toten. Kurz vor Honaunau sah er weit vor sich ein Mädchen, das am Seestrande badete. Sie schien gut gewachsen zu sein, aber das interessierte ihn nicht weiter. Dann sah er, wie ihr weißes Hemd flatterte, als sie es anzog, und dann den roten Holoku. Und als er in ihre Nähe kam, hatte sie gerade ihre Toilette beendet, war von der See an den Weg herangekommen und stand nun vor ihm in ihrem roten Holoku. Sie war erfrischt vom Bade und ihre Augen leuchteten und waren gütig. Kaum dass Keawe sie so erblickt hatte, hielt er sein Pferd an. »Ich dachte, ich kenne jeden Menschen hier im Lande«, sagte er. »Wie kommt es, dass du mir unbekannt bist?« »Ich bin Kokua, Kianos Tochter«, sagte das Mädchen. »Ich bin gerade von Oahu wieder nach Hause gekommen.« »Wer aber bist denn du?« »Ich will dir erst später sagen, wer ich bin«, entgegnete Keawe und stieg vom Pferd. »Jetzt noch nicht, ich habe Gründe dafür. Wenn du nämlich weißt, wer ich bin, und du wirst wahrscheinlich schon von mir gehört haben, gibst du mir vielleicht keine freie Antwort. Aber sage mir vor allem eines, bist du verheiratet?« Da lachte Kokua. »Du stellst sehr neugierige Fragen«, antwortete sie. »Bist du denn verheiratet?« »Nein, wirklich nicht«, Kokua, erwiderte Keawe. »Und bis zu diesem Augenblick habe ich auch noch gar nicht daran gedacht. Ich will ganz ehrlich sein. Hier am Wege bin ich dir begegnet und habe in deine Augen geschaut, die wie Sterne sind. Und da flog dir mein Herz entgegen. Wenn ich dir nicht gefalle, so sag es frei heraus und ich will heimreiten. Wenn du mich aber nicht weniger leiden magst als irgendeinen anderen jungen Mann, so sag es ebenso offen und ich werde dann für die Nacht bei deinem Vater bleiben und morgen mit ihm sprechen.« Kokua sagte kein Wort weiter, sah aufs Meer und lächelte. »Kokua«, sagte Keawe, »wenn du nichts sagst, nehme ich das für eine gute Antwort. Lass uns zu deinem Vater gehen.« Sie schritt voran, noch immer schweigend. Manchmal nur sah sie sich um und sah gleich wieder fort und steckte ihr Hutband in den Mund. Als sie nun am Hause angelangt waren, kam Kiano auf die Veranda heraus, rief ein Willkommen entgegen und begrüßte Keawe mit seinem Namen. Da schaute das Mädchen auf, denn der Ruf des großen Hauses war auch ihr zu Ohren gekommen. Das war allerdings eine Versuchung für sie. Den ganzen Abend über waren sie alle sehr lustig. Das Mädchen war unter den Augen der Eltern von hellster Ausgelassenheit und neckte Keawe, denn sie war ein witziges Ding. Am nächsten Tage sprach er mit Kiano, und dann war er mit dem Mädchen allein. Kokua, sagte er, du hast dich gestern den ganzen Abend über mich lustig gemacht. Noch ist Zeit, mich wegzuschicken. Ich wollte dir nicht sagen, wer ich bin, weil ich fürchtete, du würdest zu viel an das Haus denken und zu wenig an den Mann, der dich lieb hat. Nun aber weißt du alles und wenn du mich nicht leiden kannst, dann sag es gleich. Doch, antwortete Kokua, und dieses Mal lachte sie nicht. Und mehr verlangte Keawe nicht. Das war Keawes Werbung. Er flog dann auf seinem Pferde den Bergweg hinan, an den Gräbern vorbei, und der Hufschlag und Keawes Freudengesang hallten in den Höhlen der Toten wieder. Er kam zum Glitzerhause zurück und sang noch immer. Auf meiner Höhe bin ich nun angelangt, sprach er zu sich. Schöner kann das Leben nicht sein, dies ist der Gipfel. Nun kann es nur noch wieder bergab gehen. Da will ich nun zum ersten Male alle meine Zimmer erleuchten und in meinem schönen Bade mit dem warmen und kalten Wasser baden, und bald werde ich nicht mehr allein in dem Ehebett meiner Schlafstube zu schlafen brauchen. Der Diener, ein Chinese, musste aufstehen und den Badeofen heizen, und selbst unten im Keller, wo die Kessel waren, vernahm er den Gesang seines Herrn, der oben in den erleuchteten Räumen seine Freude laut werden ließ. Als das Wasser warm war, rief der Chinese seinen Herrn, und Keawe ging in das Badezimmer, und noch von dort her hörte ihn der Chinese singen, solange das Wasser in die Marmorwanne lief. Er hörte den Gesang auch noch mit Unterbrechung, als er sich auszog. Dann aber, ganz plötzlich, brach das Singen ab. Der Chinese horchte. Er fragte hinauf, ob alles in Ordnung sei, und Keawe antwortete ja und schickte ihn zu Bett. Aber es erklang kein Gesang mehr im Glitzerhause. Und dann hörte der Chinese nur noch die ganze Nacht hindurch die Füße seines Herrn rastlos auf den Veranden einhergehen. Die Ursache dafür war aber folgende. Als Keawe sich zum Bade auszog, sah er auf der Haut einen Fleck, einen kleinen Fleck wie eine Moosflechte auf einem Stein. Und da hörte er auf zu singen. Denn er hatte solche Flechten schon bei anderen Leuten gesehen und wusste, dass er den Aussatz hatte. Es ist traurig für einen Menschen, wenn er einer solchen Krankheit verfällt. Und jeden würde es hart ankommen, solch schönes, behagliches Haus zu verlassen und aus dem Kreis seiner Freunde zu scheiden, um an der Nordküste von Molokai, dorthin werden die Aussätzigen gebracht, zwischen Meeresbrandung und schroffer Klippenwand zu leben. Ganz willig würde ich Hawaii, das Land meiner Väter, verlassen, dachte Keawe, doch das alles galt ihm nichts mehr, weil er auf Kokua verzichten musste. Ja, er hätte sogar in dem Zustand, in dem er sich befand, Kokua heiraten können. Viele würden das getan haben, denn sie haben kein Gewissen. Keawe aber liebte das Mädchen wie ein rechter Mann, der ihm niemals ein Leid antun und es niemals in Gefahr bringen würde. Einige Zeit nach Mitternacht kam ihm die Flasche wieder ins Gedächtnis. Es fiel ihm ein, dass am nächsten Tage die Halle auf ihrer Rückfahrt nach Honolulu vorbeikommen würde. Dahin muss ich zuerst, dachte er, um Lopaka zu treffen, denn die einzige Hoffnung, die mir noch bleibt, ist die, dieselbe Flasche wiederzukriegen, die ich damals mit unbeschreiblicher Freude weggegeben habe. Nun konnte er keinen Augenblick mehr schlafen. Der Bissen blieb ihm im Halse stecken. Er schrieb schnell einen Brief an Kiano und dann ritt er zu der Zeit, wo der Dampfer fällig war, an den Gräbern vorbei, hinunter zum Hafen. Dann ging die Halle vor Anker und das Landungsboot brachte ihn an Bord. Gegen Abend passierten sie die Diamantenspitze und legten am Bollwerk in Honolulu an. Als Keawe an Land gekommen war, erkundigte er sich sofort nach Lopaka. Er erfuhr, dass sein Freund Besitzer eines Schoners geworden war, es gab keinen besseren im ganzen Inselreiche, und dass er sich damit auf eine abenteuerliche Fahrt nach Polapola oder Kahiki begeben hatte. Von Lopaka war also keine Hilfe zu erwarten. Keawe erinnerte sich eines Freundes von Lopaka, eines Advokaten in der Stadt, und fragte nach dessen Wohnung. Man sagte ihm, dass der plötzlich sehr reich geworden war und ein neues prächtiges Haus am Waikiki-Strandweg bewohne. Das fiel Keawe auf, und er nahm einen Wagen und ließ sich dorthin fahren. Das Haus war funkelnagelneu, und die Bäume im Garten waren kaum größer als Spazierstöcke. Und als der Advokat Keawe gegenüberstand, machte er den Eindruck eines sehr zufriedenen Mannes. »Womit kann ich Ihnen dienen?« fragte der Advokat. Sie sind ein Freund von Lopaka, antwortete Keawe. Und Lopaka hat von mir einmal einen gewissen Gegenstand gekauft, den Sie mir vielleicht helfen können aufzufinden. Das Gesicht des Advokaten ward finster. Ich glaube, ich verstehe, was Sie meinen, Herr Keawe, entgegnete er. Es ist eine üble Sache, in der Sie mich befragen. Ich kann Ihnen nichts Bestimmtes sagen, doch ich glaube, dass Sie an einer gewissen Stelle die Auskunft erhalten können, die Sie haben wollen. Und er nannte ihm den Namen eines Mannes. Überall, wo er nun hinkam, sah er neue Kleider und Wagen, schöne neue Häuser und zufriedene Menschen, die jedoch alle, sobald er seine Sache andeutete, abweisende Gesichter machten. So kam es, dass Keawe schließlich an einen Haole, einen Weißen also, in der Britannia-Straße verwiesen wurde. Als er etwa um die Abendessenszeit an die Haustüre kam, fand er auch da die üblichen Merkmale: das neue Haus, den jungen Garten und den Schein der elektrischen Lampen aus den Fenstern. Als aber der Eigentümer kam, durchfuhr Keawe ein Strahl von Hoffnung und Angst zugleich. Denn hier stand vor ihm ein noch junger Mann, weiß wie eine Leiche, mit eingefallenen Augenhöhlen, verwahrlostem Haar und einem Gesicht, wie ein Mann es haben muss, wenn er vor dem Galgen steht, an dem er gehängt werden soll. »Hier muss sie sein«, dachte Keawe, und diesem Menschen gegenüber hüllte er sein Vorhaben nicht erst in tastende Worte. Er sagte, »Ich bin gekommen, um die Flasche zu kaufen.« Bei diesen Worten taumelte der junge Weiße gegen die Mauer. »Die Flasche?« keuchte er. »Um die Flasche zu kaufen?« Dann schien er nach Luft zu ringen, fasste Keawe am Arm, zog ihn in ein Zimmer und füllte zwei Gläser mit Wein. »Auf Ihr Wohl«, sagte Keawe, der von seinem vielen Zusammensein mit Haoles wusste, wie man sich zu benehmen hat. »Ja«, fuhr er fort, »ich bin hergekommen, um die Flasche zu kaufen. Was ist jetzt Ihr Preis?« Bei diesen Worten glitt dem jungen Mann das Glas aus der Hand und er stierte auf Keawe wie auf einen Geist. »Ihr Preis?« antwortete er. »Kennen Sie Ihren jetzigen Preis noch nicht?« »Ich frage Sie ja danach«, erwiderte Keawe. »Aber warum sind Sie denn so aufgeregt? Stimmt etwas nicht mehr mit dem Preis?« »Er ist erheblich heruntergegangen, seitdem Sie die Flasche besessen haben, Herr Keawe«, versetzte stammelnd der junge Mann. »Nun gut, so werde ich umso weniger dafür zu bezahlen haben«, sagte Keawe. »Was haben Sie dafür bezahlt?« Der junge Mann wurde kreideweiß. 2 Cent«, hauchte er dann. »Was?« rief Keawe. 2 Cent? »Nun kann sie von Ihnen nur noch für 1 Cent verkauft werden. Und wer sie kauft?« Die Worte erstarben Keawe auf der Zunge. Derjenige, der sie jetzt kaufte, konnte sie niemals mehr weiterverkaufen. Die Flasche und der Flaschenkobold mussten bei ihm bleiben, bis er starb. Und wenn er starb, würden sie ihn zum roten Höllenschlund bringen. Der junge Mann fiel auf die Knie. »Um des barmherzigen Himmels willen, kaufen Sie die Flasche«, schrie er. »Sie können mein ganzes Vermögen obendrein haben. Ich war wahnsinnig, als ich sie für jenen Preis nahm. Ich hatte im Geschäft Gelder unterschlagen. Ich wäre verloren gewesen. Ich wäre ins Zuchthaus gekommen.« »Armer Mann«, sagte Keawe, »Sie haben, um der gerechten Strafe und der Schande zu entgehen, Ihr Seelenheil aufs Spiel gesetzt. Und Sie glauben, ich könnte mit meiner Liebe im Herzen auch nur einen Augenblick zögern? Geben Sie mir die Flasche. Und dann geben Sie mir das Wechselgeld auf diese 5 Cent heraus. Sie werden es längst bereit haben.« Es war so, wie Keawe vermutete. Der junge Mann hatte das Wechselgeld in einer Schublade bereitlegen. Die Flasche wechselte den Besitzer, und Keawe hatte kaum die Beute in den Händen, als er auch schon den Wunsch hauchte, wieder ein gesunder Mensch zu sein. Und siehe da, wie er in seinem Hotelzimmer angekommen war und sich vor dem Spiegel ausgezogen hatte, fand er, dass seine Haut wieder heil war, so heil wie die eines Kindes. Und dann trat etwas Seltsames ein. Kaum, dass er das Wunder gesehen hatte, war sein inneres Wesen völlig verändert, und er dachte nicht mehr an die Seuche und noch weniger an Kokua. Nur einen einzigen Gedanken hatte er noch, nämlich, dass er für Zeit und Ewigkeit dem Flaschenkobold verfallen war, und dass er keine andere Aussicht mehr hatte, als auf immer ein Scheit im Höllenfeuer zu sein. Da brach er zusammen und es wurde finster um ihn her. Wieder zu sich gekommen, wurde Keawe gewahr, dass an diesem Abend in dem Hotel die Musik spielte. Er ging hinunter, weil er sich vor dem Alleinsein fürchtete, und lief zwischen all den anderen vergnügten Menschen hin und her. »Es ist nun einmal geschehen«, sagte er bei sich, »und so will ich denn abermals Gut und Böse auf mich nehmen.« Mit dem nächsten Dampfer kehrte er nach Hawaii zurück, und sobald es anging, wurde er mit Kokua getraut und nahm sie mit sich hinauf auf die Berge in das Glitzerhaus. Es stand nun aber so mit den beiden. Wenn sie beisammen waren, war Keawes Herz beruhigt. Sobald er aber allein war, verfiel er in brütendes Grauen, hörte das Flackern der Höllenflammen und sah das rote Feuer in der Tiefe lodern. Das Mädchen war mit seinem ganzen Herzen zu ihm gekommen. Es schlug ihr rascher, wenn sie ihn sah. Ihre Hände hielten die seinen fest. Und sie machte sich so hübsch, vom Haar auf ihrem Köpfchen bis zu den Nägeln auf ihren Zehen, dass jeder sich bei ihrem Anblick erfreute. Keawe sah und hörte sie mit Entzücken. Und dann ging er manchmal beiseite und weinte und stöhnte, wenn er an den Preis dachte, den er für sie gegeben hatte. Dann musste er sich die Augen trocknen und das Gesicht waschen und zur Kokua gehen und mit ihr auf einer der breiten Veranden sitzen, in ihren Gesang mit einstimmen und mit wundem Herzen ihr Lächeln erwidern. Eines Tages, als Keawe leise durchs Haus schlich, schien es ihm, wie wenn ein Kind schluchzte. Und da fand er Kokua mit dem Antlitz auf dem Fußboden des Balkons liegend, weinend wie eine Verlorene. »Du tust gut daran, in diesem Hause zu weinen, Kokua«, sagte er. »Ich würde mein Leben darum geben, dass wenigstens du ganz glücklich wärst.« »Glücklich?« schrie sie auf. »Keawe, als du allein in deinem Glitzerhause wohntest, warst du der Inbegriff eines glücklichen Mannes. Dann hast du die arme Kokua geheiratet. Gott allein weiß, was an ihr nicht richtig ist.« »Arme Kokua«, sagte Keawe. Er setzte sich zu ihr nieder und versuchte, ihre Hände zu ergreifen, doch sie zog sie weg. »Arme Kokua«, wiederholte er. »Mein armes Kind, mein Liebstes. Ich hatte die ganze Zeit geglaubt, dich schonen zu können. Nun, du sollst alles wissen.« Dann erzählte Keawe ihr alles, von Anfang an. »Das hast du um meinetwillen getan«, sagte sie. »Oh Gott, was sind dagegen meine Sorgen?« Und sie umschlang ihn und weinte an seiner Brust. »Mein Kind, mein Liebling«, sagte Keawe, »wenn ich an die Hölle denke, dann wird mir Angst.« »Das darfst du nicht mehr sagen«, rief sie. »Es kann kein Mensch verloren gehen, weil er Kokua liebt und sonst nichts begangen hat. Ich sage dir, Keawe, dass ich dich mit diesen Händen erretten oder mit dir zugrunde gehen werde.« »Wie? Du liebtest mich und gabst um mich dein Seelenheilpreis und glaubst nun, dass ich nicht sterben könnte, um dich zu erretten?« »Ach, meine Liebste, du könntest für mich 100-mal sterben. Welchen Unterschied würde das machen?« rief er aus. »Es sei denn, dass du mich allein übrig ließest, bis die Zeit meiner Verdammnis da ist.« »Du bist ja dumm«, sagte sie. »Ich bin in Honolulu zur Schule gegangen. Ich bin kein gewöhnliches Mädchen. Darum sage ich dir, ich werde meinen Liebsten erretten. Was hast du da wegen der Zens gesagt?« »Amerika ist nicht die ganze Welt. Es gibt auch ein Frankreich. Dort haben sie eine Münze, die sie Centime nennen, und davon gehen 5 oder so auf 1 Cent. Das wird das Beste sein, was wir haben können. Komm, Keawe, lass uns nach den französischen Inseln reisen, nach Tahiti, so schnell uns ein Schiff hinbringen kann.« Ganz früh am Morgen war Kokua schon mit ihren Vorbereitungen beschäftigt. Sie nahm Keawes Seemannskiste, mit der er früher als Matrose gefahren war, und stellte zuallererst die Flasche hinein. Dann packte sie ihre Kleider und die hübschesten Nippsachen dazu, die im Hause waren, denn, sagte sie, wir müssen als reiche Leute auftreten. Wer würde sonst an die Flasche glauben? Sie fuhren also mit der Halle nach Honolulu und von dort nach Papeete, der Hauptstadt der französischen Inseln in der Südsee. Sie hielten es für das Klügste, ein Haus zu mieten, und zwar gegenüber dem des britischen Konsuls, um ihren Reichtum zur Schau zu stellen, was sie auch noch durch Pferde und Wagen unterstützten. Das war sehr einfach zu machen, solange sie die Flasche besaßen, denn Kokua war viel weniger zurückhaltend als Keawe, und wenn es ihr gerade einfiel, verlangte sie von dem Kobold einfach 20 oder 100 Dollar. Unter solchen Umständen fielen sie in der Stadt bald auf, und die Fremden von Hawaii mit ihrem Reiten und Kutschieren, den feinen Holokus und Kokuas prächtigen Spitzen, wurden zum Gegenstand der Unterhaltung. Mit der Sprache von Tahiti kamen sie, nachdem die ersten Schwierigkeiten überwunden waren, gut voran. Denn sie ist mit Ausnahme mancher Buchstaben der von Hawaii ganz ähnlich. Sobald sie etwas fließend reden konnten, begannen sie, den Verkauf der Flasche zu betreiben. Man muss bedenken, dass sie kein Gegenstand war, auf den man ohne weiteres das Gespräch lenken konnte, und dann war es nicht leicht, die Leute zu überzeugen, dass man es ernst meinte, wenn man ihnen für 4 Centimes die Quelle der Gesundheit und des unermesslichen Reichtums anbot. Zudem musste man die Gefährlichkeit der Flasche erläutern. Und so glaubten entweder die Leute die ganze Sache überhaupt nicht und lachten darüber, oder aber sie begriffen die unheimlichere Seite, wurden nachdenklich und zogen sich von Kokua und Keawe zurück, wie von Menschen, die mit dem Bösen verkehren. Eines Nachts, als Kokua erwachte, war Keawe fort. Sie tastete nach seinem Lager und es war kalt. Sie stand leise auf, öffnete die Tür und blickte in den mondbeschienenen Garten hinaus. Dort unter den Bananen lag Keawe, das Gesicht im Staube, lag da und stöhnte. Kokuas erster Gedanke war, zu ihm zu laufen und ihn zu trösten. Ihr zweiter aber hielt sie energisch zurück. Keawe hatte sich vor seinem Weibe noch immer als ein aufrechter Mann gezeigt. Es stand ihr nicht zu, ihn jetzt in der Stunde seiner Schwäche durch ein Hinzutreten zu beschämen. Mit diesem Gedanken zog sie sich in das Haus zurück. Aber sie war auf einmal von einer Idee erfüllt. Sie nahm das Wechselgeld in die Hand, denn die für sie so wertvollen Centimstücke hatten sie immer bereit. Diese kleinen Münzen sind wenig im Gebrauch, und aus diesem Grunde hatten sie sich einen kleinen Bestand von der Bank besorgt. Als Kokua draußen in der Allee stand, trug der Wind düstere Wolken heran und das Mondlicht wurde verdunkelt. Die Stadt schlief, und Kokua wusste nicht, wohin sie sich wenden sollte. Da hörte sie unter dem Laubdach der Bäume jemand husten. »Alter«, sagte Kokua, »was macht ihr hier draußen in dieser kalten Nacht?« Der alte Mann konnte vor Husten kaum ein Wort hervorbringen, aber Kokua bemerkte, dass er arm und gebrechlich war und fremd auf dieser Insel. »Wollt ihr mir einen Gefallen tun?«, fragte Kokua. »Wollt ihr, ein Fremder dem anderen, ein alter Mann einer jungen Frau, einer Tochter Hawaiis, helfen?« »Ach«, sagte der Alte, »ihr seid die Hexe von den 8 Inseln, und sogar meine alte Seele versucht ihr einzufangen. Aber ich habe schon von euch gehört, und ich verachte eure Schlechtigkeit.« »Setzt euch bitte hierher zu mir«, sagte Kokua, »und lasst euch eine Geschichte erzählen.« Und dann erzählte sie Keawes Schicksal von Anfang bis zum Ende. Und nun, sagte sie, bin ich sein Weib, das er mit seinem Seelenheil erkaufte. Was bleibt mir zu tun übrig? Wenn ich zu ihm käme und sagte, dass ich die Flasche von ihm kaufen wollte, würde er sie mir verweigern. Aber wenn ihr kämet, würde er sie willig hergeben. Ich will euch hier erwarten. Ihr sollt sie für 4 Centimes kaufen, und ich kaufe sie wieder von euch für 3. Und Gott möge mir armen Frau gnädig sein. Gebt mir die 4 Centimes und erwartet mich hier, sagte der Alte. Als nun aber Kokua allein war in der Allee, verließ sie ihre Kraft. Der Wind heulte in den Bäumen, und da schien ihr wie das Wallen der Höllenflammen zu sein. Dann endlich kam der Alte zurück und hatte die Flasche in der Hand. Ich habe eure Bitte erfüllt, sagte er. Als ich euren Mann verließ, weinte er wie ein kleines Kind. Nun wird er in dieser Nacht ruhig schlafen. Und damit hielt er die Flasche hin. Was ist euch? Warum nehmt ihr nicht die Flasche? Zögert ihr? Es ist kein Zögern, rief Kokua aus. Ich bin nur zu schwach. Lasst mir noch einen Augenblick. Der Alte blickte teilnahmsvoll auf Kokua. Dann sagte er, armes Kind, du ängstigst dich. Deine Seele hält nicht stand. Gut, lass mich die Flasche behalten. Ich bin alt und kann in dieser Welt nicht mehr glücklich werden. Und was die andere betrifft, gebt sie mir her, stieß Kokua hervor. Hier ist euer Geld. Denkt ihr so niedrig von mir? Gebt mir die Flasche her. Gott segne dich, mein Kind, sagte der Alte. Und Kokua verbarg die Flasche unter ihrem Roloku. Dann ging sie nach Hause. Es war ganz, wie der Alte gesagt hatte. Keawe schlief wie ein Kind. Kokua stand da und betrachtete ihn lange. Jetzt, lieber Mann, sagte sie leise vor sich hin, jetzt ist für dich die Zeit des ruhigen Schlafens gekommen. Wenn du erwachst, wirst du lachen und singen können. Aber für die arme Kokua gibt es keinen Schlaf, keine Fröhlichkeit, kein Singen mehr. Nicht auf Erden, nicht im Himmel. Damit legte sie sich in ihrem Bette neben Keawe hin. Ihre Not hatte sie so sehr geschwächt, dass sie sofort in tiefen Schlaf verfiel. Spät am Morgen erst weckte ihr Gatte sie und erzählte ihr von der guten Wendung. Er war ganz närrisch vor Freude und nahm auf Kokuas Niedergeschlagenheit, die sie nicht verbergen konnte, keinerlei Rücksicht. Er lachte über den alten Mann, der so dumm gewesen war, die Flasche zu kaufen. »Er schien mir ein braver Alter«, sagte Keawe. »Aber man kann nicht nach der äußeren Erscheinung urteilen. Wozu wohl eigentlich der alte Sünder die Flasche haben wollte?« »Lieber Mann«, sagte Kokua demütig, »vielleicht war seine Absicht gut.« Keawe lachte ärgerlich. »Dummes Zeug«, rief er, »ein alter Galgenstrick war er, das sag ich dir, und ein alter Esel obendrein. Denn die Flasche war für 4 Centime schwer genug zu verkaufen. Für 3 aber wird das ganz unmöglich sein. Der Spielraum ist nicht mehr groß genug. Das Ding fängt an, brenzlig zu riechen«, setzte er hinzu und schauderte. »Ach«, sagte Kokua, »ist es nicht etwas Furchtbares, sich selbst durch den ewigen Untergang eines anderen zu retten? Ich könnte nicht darüber lachen. Ich würde mich bedrückt fühlen. Mich macht das traurig. Ich werde für den Ärmsten beten.« Darüber wurde Keawe, der die Wahrheit von dem, was sie sagte, wohl fühlte, noch verdrossener. »Ach was«, rief er, »du kannst ja traurig sein, so viel du Lust hast.« Darauf ging er fort und Kokua blieb allein. Welche Möglichkeiten hatte sie noch, die Flasche für 2 Centime zu verkaufen? Keine. Das wurde ihr klar. Und selbst wenn sie welche hätte, war da nicht ihr Mann, der zur Abreise nach einem Lande drängte, wo es nichts mehr unter einem Cent gab? Und ihr Mann verließ sie am Morgen ihres Opfers und tadelte sie noch obendrein. Nach einiger Zeit kam Keawe zurück und verlangte, dass Kokua mit ihm ausfahren sollte. »Liebster Mann, ich bin krank«, sagte sie. »Ich fühle mich sehr schwach, entschuldige. Ich habe keine Stimmung für Vergnügungen.« Da wurde Keawe ärgerlicher über sie als jemals zuvor, denn er glaubte natürlich, dass sie über das Unglück des alten Mannes brütete. Wütend ging er wieder fort und lief den ganzen Tag in der Stadt herum. Er traf Freunde und trank mit ihnen, sie mieteten einen Wagen und fuhren aufs Land und dort tranken sie weiter. Keawe fühlte sich aber dennoch die ganze Zeit hindurch nicht recht froh, weil er einem solchen Zeitvertreib nachging, während sein Weib traurig war und weil er im innersten Winkel seines Herzens wusste, dass sie mehr im Recht war als er. Das Bewusstsein davon trieb ihn aber dazu, immer mehr zu trinken. Da war auch ein alter, brutaler Haole bei der Gesellschaft, einer, der früher mal auf einem Walfischfänger Bootsmann gewesen war, ein Landstreicher, ein Goldgräber, ein Zuchthäusler. »Höre mal«, sagte der Bootsmann zu Keawe, »du hast doch immer gesagt, dass du reich bist und du hast eine Flasche oder irgend sowas.« »Ja«, sagte Keawe, »ich bin reich. Ich werde nach Hause gehen und mir von meiner Frau Geld geben lassen. Sie verwahrt es.« »Du, das ist eine schlechte Methode«, entgegnete der Bootsmann. »Trau niemals einem Weibsbild mit Dollars. Sie sind alle falsch wie Wasser. Lass sie nicht aus den Augen.« Das fiel bei Keawe auf empfänglichen Boden, denn er hatte schon reichlich getrunken. »Es sollte mich nicht wundern, wenn sie mich noch betrügt«, dachte er. »Weshalb sollte sie wohl sonst so betrübt sein angesichts meiner Befreiung? Aber ich will ihr zeigen, dass ich nicht der Mann bin, der sich betrügen lässt. Ich will sie bei ihrer Untreue ertappen.« Als sie wieder in der Stadt waren, sagte er dem Bootsmann, er solle in einer alten Kneipe an der nächsten Straßenecke warten. Er ging allein die Allee hinauf bis an seine Haustür. Es war wieder Abend geworden. Im Hause brannte Licht, aber es war kein Laut zu hören. Und Keawe schlich sich an die Hintertür, öffnete sie leise und sah in das Zimmer. Da saß Kokua auf dem Fußboden mit einer Lampe neben sich. Vor ihr stand eine milchweiße Flasche mit rundem Leib und langem Hals und Kokua starrte sie an und rang die Hände. Eine Weile stand Keawe in der Tür und stierte hin. Zuerst war er wie gelähmt, dann überkam ihn die Angst, dass der Verkauf nicht richtig gewesen sei und dass infolgedessen die Flasche zu ihm zurückgekommen wäre, wie damals in San Francisco. Er fühlte seine Knie wanken und der Weinrausch verflog wie ein Nebel über dem Fluss am Morgen. Und dann kam ihm noch ein anderer Gedanke, ein ganz unerhörter, der ihm das Blut ins Gesicht trieb. Denn nun erkannte er, dass er verloren war und dass es für ihn keinen Ausweg mehr gab. »Es ist so, wie ich befürchtete«, dachte er. »Sie selbst hatte die Flasche gekauft.« Und dann fasste er sich und stand auf, aber der Schweiß lief ihm über das Gesicht wie Regen und kalt wie Quellwasser. »Lass uns niemals mehr schlecht voneinander denken«, sagte Keawe und ging zum Haus hinaus. Sein Weib hatte ihr Seelenheil für ihn geopfert, nun musste er wieder sein eigenes für das ihre einsetzen. Es gab für ihn keinen einzigen anderen Gedanken mehr auf der Welt. In der Kneipe an der Ecke wartete der alte Bootsmann auf ihn. »Mein Weib hat die Flasche«, sagte Keawe. »Wenn du mir nicht hilfst, sie zu bekommen, gibt es heute kein Geld und keinen Schnaps mehr.« »Willst du sagen, dass du es ernst meinst mit der Flasche?«, rief der Bootsmann. »Komm her. Sieh mich hier an«, entgegnete Keawe. »Sehe ich aus, wie wenn ich scherze?« »Stimmt«, bemerkte der Bootsmann. »Du siehst so ernst aus wie ein Geist.« »Also«, fuhr Keawe fort, »hier sind 2 Centimes. Du musst zu meiner Frau ins Haus gehen und ihr dieses Geld für die Flasche anbieten, die sie dir, wenn ich nicht sehr irre, sofort herausgeben wird. Bring die Flasche hierher und ich will sie dir sofort für 1 Centime wieder abkaufen. Denn das ist eine Bestimmung bei dieser Flasche, dass sie immer für einen kleineren Betrag wieder verkauft werden muss. Wie es aber auch gehen mag, sage mit keinem Wort, dass du von mir kommst.« »Du alter Freund, du hältst mich auch nicht zum Narren«, fragte der Bootsmann. »Wenn ich's täte, würdest du nicht darunter zu leiden haben«, entgegnete Keawe. »Und wenn du mir nicht traust«, fügte er hinzu, »so kannst du ja einen Versuch machen. Wünsche dir, sobald du aus dem Hause heraus bist, die Taschen voll Geld oder eine Flasche besten Rums oder was du willst, und du wirst sehen, was für eine Bewandtnis es mit ihr hat.« »Ausgezeichnet«, sagte der Bootsmann. »Ich werde es versuchen. Aber wenn du dich mit mir lustig machst, werde ich mich auch mit dir lustig machen, und das nicht zu knapp.« Hierauf ging der Walfänger die Allee entlang, und Keawe blieb zurück und wartete. Es schien ihm eine lange Zeit, die er warten musste, bis er jemand im Dunkel der Allee singen hörte. Er erkannte die Stimme des Bootsmanns, aber es fiel ihm auf, dass sie plötzlich wie die eines gänzlich Betrunkenen klang. Bald kam der Mann selbst und torkelte in den Lichtkreis der Laterne. Er hatte die Teufelsflasche in seinen Rock eingeknöpft und hielt in der Hand eine andere Flasche, und in dem Augenblick, wo er zu erkennen war, setzte er die an den Mund und trank daraus. »Du hast sie«, rief ihm Keawe entgegen, »ich sehe es.« »Hände weg«, brüllte der Bootsmann ihn an. »Komm mir nicht noch einen Schritt näher und ich schlage dir die Zähne aus. Du denkst wohl, ich habe nur Katzenpfoten. Oder was denkst du?« »Was hast du vor?«, rief Keawe. »Ich? Vorhaben?«, schrie der Bootsmann. »Das ist eine verdammt gute Flasche. Die will ich haben. Weiter will ich nichts. Wie ich die für 2 Centime bekommen habe, ist mir nicht klar. Aber so viel weiß ich, dass du sie für 1 Centime nicht kriegen wirst.« »Ich sage dir, wer diese Flasche hat, fährt zur Hölle.« »Nein, fahre ich sowieso«, antwortete der Bootsmann. »Mir ist noch nichts in den Weg gekommen, womit ich besser zur Hölle fahren kann.« »Nein, Verehrtester«, sagte er wieder, »das ist jetzt meine Flasche. Mach, dass du wegkommst und such dir eine andere.« »Kann das denn möglich sein?«, rief Keawe aus. »Um deiner selbst willen beschwöre ich dich, verkaufe sie mir wieder.« »Ach, lass dein Gewinsel«, fuhr ihn der Bootsmann an. »Du dachtest wohl, ich wäre besoffen, was? Und nun siehst du, dass ich es nicht bin. Und damit basta. Und nun gute Nacht.« Und damit wankte er die Allee hinab nach der Stadt zu, und mit ihm verschwindet die Flasche aus unserer Geschichte.